Der Mensa-Podcast. Hallo, liebe Mensa-Freunde. Es ist mal wieder Sonntagabend. Hallo. Die Stimmung ist am Brodeln. Alle haben Bock. Alle haben Bock. Der Mensa-Podcast in der Corona-Krise und in der Selbstkrise vielleicht sogar. Selbstfindungskrise. Ja, es ist wieder Sonntagabend. Wir wollten eigentlich, es war ja so viel geplant, ein Halloween-Special mit Gruselgeschichten. Mehr war eigentlich geplant. Aber immerhin war etwas geplant. Aber wir konnten leider nicht aufnehmen am Freitag, wo ja Halloween war, weil ich Corona... Am Samstag war Halloween. Wir wollten am Freitag aufnehmen, weil ich Corona-verdächtig... Im Krankenhaus auf der Intensivstation. Richtig. Wir sitzen auch gerade, vielleicht vor eure Info, wir sitzen immer so Ganzkörperanzüge an, mit so Helmen, wie das Astronauten oder Imker anhaben, mit 4-5 Meter Abstand. Ja. Um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Genau. Hört man auch an der Tonqualität. Ja. Richtig. Ähnlich so gut wie immer. Ja, nee, natürlich nicht. Es war alles negativ, alles gut. Aber ich muss schon sagen, es ist schon scheiße, krank zu werden gerade. Ja. Weil du denkst sofort, oh, fuck. Ich bin dran. Jetzt aber letztes Jahr um die Zeit eigentlich genauso. Letztes Jahr um die Zeit, aber ja, okay, noch gar kein Corona. Doch, schon, es ging noch los, oder? Nee. Ja, also da haben wir vielleicht nichts davon gehört. China, aber da ging es schon los. Aber da hat man sich nicht in die Hose gemacht, wenn man mal ein bisschen Grippesyndrom hat, ein bisschen ein Kratzen im Hals, schon kackst du in die Hose und denkst, bist 2 Wochen weg. Aber doch, bei mir war das im Dezember war das so, letztes Jahr. Das war wahrscheinlich der erste Corona-Fall. Nein, ich hatte es ja auch nicht, aber beziehungsweise ich weiß es nicht. Weiß nicht, vielleicht bist du der einzigste Immune. Oder Patient Number One. Donald Trump und ich sind immun. Die einzigsten Immune. Und Zlatan. Absolut. Legendär, was der wieder gebracht hat. Ich hätte eine Frage zu, wie war das, dieser Test? Der Test, der war sehr unangenehm. Vor allem der Nasentest ist unangenehm. Also erstmal wurde ein bisschen der Rachen ausgeputzt, das ist absolut in Ordnung. Und dann kommt das Stäbchen in die Nose rein und da schiebt's rein, Alter. Du denkst, so weit geht's da nicht rein, da kommt aufs Gehirn. Und das ist unangenehm as fuck. Oh, das will ich nicht machen. Ja, das ist echt unangenehm. Und ich war auch völlig, ich war nicht drauf vorbereitet. So. Man denkt, dass es mit dem Mund abschließt. Genau, er hat seinen Mund gemacht und dann dachte ich, okay, das war's jetzt. Und dann, okay, jetzt noch die Nase. Und hat auch nicht abgewartet, direkt reingeschoben. Und Alter. Hat es dein Gehirn berührt? Es hat sich so angefühlt, ja. Es hat sich so angefühlt. Also es ist wirklich nicht angenehm. Ich habe danach gedacht, meine Nase blutet. Hat sie nicht, aber es fühlt sich so an, als würde sie dann bluten. Wie breit ist das Stäbchen? Ja, das ist so ein ihrer Wattepädchen. So ein langes Q-Tip. So ein langes, sehr langes Q-Tip, genau. Und das kommt richtig tief rein. Ich habe das Gefühl wie so ein Pharao, der präpariert wird. Richtig, genau. Das Gehirn durch die Nase entfernt wird. Bevor ja, dann... Also eine Laien Schnupftabak ist nichts dagegen. Und den scharfe Asesuppe eingelegt wird, um wieder zu heilen. Nein, scharfe Asesuppe eingelegt werden ist nicht das Schlechteste, glaube ich. Okay. Da sind wir auch wieder zum Thema, da haben wir die Kurve gekriegt zur Mensa. Ja. Und jetzt kommt die Solar-Show von Andi, denn er war der Einzige, der war überhaupt in der Mensa war. Also du warst nicht. Ich war nicht mehr. Ich habe mal kurz blicken lassen. Du warst. Es war irgendwie, ja, Zeiten ändern sich gerade. Wild, es regnet draußen. Ja. Ja, also bei mir ist es kein Grund. Ich war jeden Tag in der Mensa. Ich habe das vielleicht auch noch nicht hingekriegt. Das war aber den kürzesten Weg, muss man auch dazu sagen. Ich fahre ja immer gefühlt 10 bis 15 Kilometer. Das ist ja nur schuld. Gut, ja, dann machen wir das kurz und knackig. Am Montag, gab es ja dieses von vielen Seiten gelobte Thai-Curry mit Gemüse, Soja und bla bla. Und ich war ja da schon nicht so heiß drauf. Und habe mir dann, weil ich auch experimentierfreudig bin, nach wie vor und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer investigativ am Start bin, habe ich mir das Hähnchen griechischer Art mit Tzatziki und Gemüsekuskus, Oliven, Schafskäse, Pipapo gegönnt. War dann am Anstehen kurz panisch, weil ich dachte, shit, da hat mir doch gesagt, es könnte auch eine Keule sein. Ja. War es nicht. War keine Keule. Glück gehabt. Das war es nicht und es war vielleicht ein bisschen salzig, das Hähnchen. Also in der Kruste, in der das war. Aber das ist für mich ja also durchaus zu verkraften. Ja, als Vorteil verstanden. Als würzig, rezent, salziger Liebhaber. Beziehungsweise Liebhaber von diesen Art von Speisen, so muss ich sagen. Und deswegen, ja, war das eine sehr solide Sache, 4 von 5 für das Hähnchen griechische Art, war lecker. Dienstag hatte ich den gebackenen Kürbis Essen 1, gebackener Kürbis, Hummus, Gemüsesalat. Mhm. War in einer Bowl angerichtet. Das oh, heißt, quasi eine Bowl. Es war quasi eine Bowl. Eine versteckte Bowl. Nur mit natürlich 15.000 weniger Zutaten. Mhm. Das Ganze war lecker, aber hat mich jetzt nicht so satt gemacht. Ich fände es geil, wenn da noch so ein paar Falafel, und zwar richtige Falafel drin gewesen wären. Dann wäre es ein absolutes Hammer-Top-Essen gewesen. Okay, hast du die Spaghetti Carbonara mal aus dem Augenwinkel angeguckt? Ich habe sie direkt vor mir stehen gehabt. Ja. Und Sebastian in der Mensa und der hatte die und die sahen gut aus. Sahen gut aus. Die sahen gut aus. Es war sehr viel Schinken. Okay. Da war sehr viel Schinken. Schinken. Aber ich habe auch gedacht, ja, das hätte ich auch probiert auf jeden Fall. Aber ich war mit meinem Essen nicht unzufrieden. Ich gut. meine auch, um das noch kurz einzuwerfen, dass ich da gehört hätte, dass die Aussage 5 von 5, 5 von 5, 5 von 5 bei Spaghetti Carbonara gefallen sei. Ist es da auch 5 von 5 gewesen? Ja, Sebastian an dieser Stelle, grüß Gott. Grüße. Der hatte eine Top-Woche, der hat, glaube ich, die 5 von 5 Dauerwoche gehabt. Das ist eine neue Kategorie. Ja. Der Top-Nudge-Essen. Ja, also sowas gibt es selten. Ne? Aber es war auch für mich ein... Ich hatte so eine 4 von 5 Woche. bis auf einen Tag, das, oder? Warte mal. Kommt der noch? Nee, ich laber scheiße. Ich hatte eine 4 von 5 Dauerwoche. Nee, mal, ich am Mittwoch hatte ich die Sojabällchen in Rahmsoße und Kartoffelbrei haben sich bei mir dann doch spontan, habe ich da dann doch abgesehen davon. Da warst du doch dann. Da war ich dabei, ja. Ich habe das nämlich, gewagt. Du hast es gewagt. Ah, du hast die gewagt. Erzähl doch du mal. Baller raus. Ich stand vorm Band und als es rauskam, war ich ein bisschen desillusioniert, muss ich echt ehrlich sagen, weil ich habe eigentlich mit Spätzle gerechnet. Irgendwie habe ich das mich da verlesen, dann sah ich da diesen kugelförmigen Kartoffelbrei, die Sojabällchen und die Rahmsoße war, würde ich sagen, ein bisschen lieblos, haben wir so auf dem ganzen Teller. Und die Preiselbeeren auch so halb in der Rahmsoße drin, nicht so ein schönes Häufchen, es war ein bisschen zu flüssig und ist so ein bisschen in die Rahmsoße reingelaufen. Boah. Optisch eine Emulsion gab es dann. Aber geschmacklich konnte es durchaus überzeugen. Ich hatte schon lange nicht mehr Kartoffelbrei gegessen. Oh ja, vor allem nicht in der Mensa. Vor allem nicht in der Mensa, aber... war das ein guter Tüten-Kartoffelbrei, würde ich sagen? Ich würde sagen, das war ganz klar von der Ausmarke Selfmade. Das haben wir auch schon gesagt bekommen. Okay. Hat mir auch geschmeckt, es waren Stücke drin. Der war richtig gut auch, würde ich sagen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Die Sojabällchen waren auch überraschend gut. Für das, dass es so Hackbällchen nach... eine Hackbällchen-Nachahmung ist, war das echt gut. Und wie waren die gewürzt? Orientalisch oder? Nee, eher klassisch. Klassisch-deutsch. Klassisch-deutsch, ja. Deftig. Das heißt, deftig. Pfeffer war da drin. Pfeffer, Salz. Ja, so wie so ein Fleischküchel schmeckt. Genau. Und was ich interessant fand, es war auch von der Konsistenz eher so, als würdest du diese Hackbällchen nur aus Rindfleisch machen. Also eher so bröckelig, leicht trocken. Nicht zu trocken, aber sowas von der Konsistenz. Ja. Das war schon gut, die Preiselbeeren hätte ich nicht gebraucht und der Salat war auch okay. Die Rahmsoße war der Schwachpunkt des Essens, würde ich sagen. Die war eher, ja, nicht so. Die war eher 2 von 5. Die war eher 2 von 5, ja. Und die insgesamt war so eine Nachschlagsrahmsoße. Insgesamt 3 oder? 3 würde ich sagen, ja. 3 ist okay, aber ich finde, die Sojabeeren haben echt Potenzial und das haben sie auch eigentlich gut bewiesen, dass sie da mithalten können. Wenn man es mag, muss es schon mögen, aber ist gut rangekommen, finde ich. Ja, also ich hatte die Tandoori-Hähnchenbrust. Das Einzige, was da... Also die Brust war wieder sehr blass, aber es gibt diese Creme, die da drauf geschmiert wird, auf die Hähnchenbrust. Das ist dann wohl der Tandoori-Teil daran. Ja, das schmeckt dann tatsächlich so ein bisschen. Das schmeckt dann tatsächlich so ein bisschen nach Tandoori-Style. Aber ansonsten ist es, also ist nicht spektakulär, ist solide. Das Gemüse war lecker, die Soße war auch gut. 4 von 5. Was würdest du sagen? Für diesen Tag. In Tandoori Gewürz drin? Weiß ich nicht. Es kommt ja eigentlich, ist es ja eine Zubereitungsart, ist eigentlich so eine Art Lehmofen, glaube ich, auch. Da bin was dann, wo dann diese Flavors auch herkommen. Natürlich gibt es da bestimmt spezielle Gewürze, die dann da dabei sind, aber so gut kenne ich mich nicht aus. Also. Ich weiß nur, dass das eigentlich eine Zubereitungsart ist, das Tandoori, und nicht eine Gewürzmischung, eine spezifische, glaube ich jedenfalls. So, ja, am Donnerstag musste ich Fried Tofu leider eine Abfuhr erteilen, weil ich nicht einverstanden bin mit den Kartoffeln. Jo. Den Pfefferbraten wollte ich mir auch nicht holen, deswegen habe ich mir den Erbseneintopf geholt. Mit der Bockwurst, muss ich dazu sagen. Und es war aber auch eine goldene Entscheidung, weil das war schon sehr gut. Also, ist der nicht sehr fest, der Erbseneintopf? Nicht zu fest. Nee. Sind die Erbsen im Ganzen da drin? Oder püriert? Nee, das ist schon püriert. Das ist püriert, ne? Das ist püriert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie eine Matsche wäre oder eine Pampe. Ja, ich habe das immer so als Matschepampe in Erinnerung. Nee, das ist schon, schon flüssig genug. Ja, es war lecker. Es ist ein bisschen schwierig, diese Wurst zu schneiden, wenn sie in dieser Schüssel drin ist. Nehmen wir halt ein Bekochenmesser, aber es ist schwierig, weil man biegt rein mit der Gabel und dann ist sie weg und dann sieht man sie nicht mehr. Und dann schneidet man dann die Wurst. Ich glaube, die muss man auch so rein, also man piekst rein, nimmt die dann so auf der Gabel und knabbert dann so ein bisschen dran. Okay, und dann lässt man sie wieder reinfallen. Ja, und das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen auch Etikette zu wahren. Etikette? Bei einer Bockwurst. Ja, kann man auch auf dem Weg isst mit der auf der Hand. Tja. Also ja, ich fand es geschmacklich, war super, da gibt's gar nichts. Aber 5 von 5 wären jetzt auch zu hart. Ja, das war halt diese Woche gut fortgesetzt. Das war alles, alles stabil. am Freitag auch. Da hatte ich das indische Linsencurry. Das ist ein gewohnt starkes Essen. Nicht super krass besonders, aber immer gut. Immer gut. Also ich bin absolut zufrieden mit der Woche. Soll sich jetzt gar nicht irgendwie so anhören, als wäre ich nicht irgendwie zufrieden gewesen. Das war eine sehr gute, stabile, leckere Woche. Ja, Sebastian hatte, weil ich war fast eigentlich immer mit ihm, der Pasta mit Lachssoße, Zitat, bestes Essen aller Zeiten. Oh ja, wie kann man sich die vorstellen? Du hast das dann gesehen, oder? Ich hab das gesehen, ja. Der Lachs war schon in der Soße drin, wie wir das gedacht haben, oder? Das waren ganze Stücke Lachs. Ganze Stücke Lachs. Können wir nicht die Aussage von dem Video einspielen? Ah ja, er hat uns ja explizit Erlaubnis gegeben, ja. Dann machen wir das doch jetzt mal live und geprobt. Ja, also ich war so ein bisschen zögerlich, als ich Tomate, Gurken, Dill-Ragout gelesen habe. Ja, zu Recht, ja. Aber ja, das sah alles gut aus und seine Aussage, die wir jetzt gleich hören werden, die untermauert ist. Bestes Essen einschätzen heute. Das ist absolut fantastisch. Bestes Essen aller... Oh, da geht's ins Internet weg. Da sind die technischen Jungs von Mensa Podcast wieder am Start. Das ist traurig. Ja. Mats ab. Fail Army. Aber das war so lang ein Test. Ja, dann kann ich auch einfach sagen, was er gesagt hat. Schade. Und zwar hat er gesagt, wie gesagt, bestes Essen aller Zeiten an seinem letzten letzten Unitag eigentlich. Also er ist noch nicht exmatrikuliert, aber so langsam geht es jetzt dem Ende zu. Und das beste Essen zum Schluss gab es dann wohl. Er hat sich nochmal ein Zitat gefühlt wie Jesus am Ostersonntag. Das heißt, er wird auferstanden. Auferstanden, richtig. Ich habe gerade die biblische Geschichte nicht mehr richtig im Kopf gehabt. Ja, also ich habe gedacht, er wird umgebracht, aber da ist er wieder auferstanden. Nee, das war dann schon eben, er wurde umgebracht. Er wurde umgebracht, und seine Arbeit hat ihn umgebracht und dann ist er wieder auferstanden. Richtig. Deswegen okay. Glaube ich aber, dass er deswegen nächste Woche, eigentlich sollte er dann trotzdem noch in die Mensa kommen, weil die nächste Woche hat es in sich. Oha. Ich finde, die Woche ist... Thema wieder Auferstehung. Ist tatsächlich... gleichwertig, wenn nicht sogar auf jeden Fall auf einem besseren Stabilitätsniveau als die letzte. Denn am Montag starten wir mit der Kichererbsen-Polenta mit Ratatouille. Schafskäse mit Minze. Genau die Kichererbsen-Polenta, so wie wir sie früher geliebt haben, wie wir sie zwischendurch mal abgehatet haben, zumindest ja. Ich nicht. Ich, ja, ich nicht, ich auch. Muss ich sagen. Ich war schon immer treu. Und jetzt ist sie wieder in ihrer Originalform da und das begrüße ich sehr und werde sie mir deswegen feierlich auch einverleiben. Ich habe sie schon immer abgehatet und ich werde sie auch da nicht essen. Sondern das Gemüse-Chili nehmen. Du magst sie nicht. Nee, ich find, vielleicht muss ich sie nochmal probieren, ich weiß es nicht. Aber schon das Ratatouille, da hängt es mir schon aus dem Hals raus. Das ist dann nur hier Zucchini und das mache ich aber nicht. Paprika. Paprika, aber nicht viel. Ja, aber es sind nicht nur Zucchini, also Aubergine drin. Richtig, mag ich ja auch nicht. Okay. Aber du machst keine Aubergine? Nee. Aber die gebackene? Die ist gut. Die ist nicht gebacken, sondern gedämpft. Doch, ich finde die schon gebacken. Aber das ist ein ewiger Streitpunkt. Das ist ein anderes Thema. Ja, Gott sei Dank gibt es die nicht, diese Woche. Ich sag mal, das Gemüse-Chili werde ich mir morgen holen. Was ich auch noch gelesen habe, vielleicht nochmal kurz die ganze Woche betreffend. Gäste werden aber jetzt ausgeschlossen in der Mensa. Man darf nicht mehr als Gast kommen. Also das quasi, durfte man bis jetzt immer noch. Ja. Hä, ich dachte, man braucht diese Karte. Man darf nur noch Student, Mitarbeiter. Wie ist und man kann ja auch eine Gastkarte haben, aber die dürfen jetzt nicht mehr kommen. Okay. Zum Beispiel weiß ich nicht, wie es jetzt mit einem gewissen Herrn aussieht, der sich gerne mal sonnt. Ja. Ob der nicht vielleicht nur eine Gastkarte hat. Oder einer, der erfolglos als Bürgermeisterkandidat eingeladen ist. Oder einer, der mal erfolglos als Bürgermeister. Ich weiß die gerne nicht. Auch zusammen da sitzen. Ja, ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht nur Gastkarten haben und jetzt vielleicht ausgeschlossen sind. Oder die sind im höheren Nester. Ja, also dann sind wir aber schon im Dreistelligen. ja, okay. Ja, also ich bin ja gegen Ausschlüsse jeglicher Art, aber bei den zwei nicht. Das kann selber nicht so. Also wieso denn jetzt Gäste ausschließen? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, dass weniger Leute da sind. Die Gäste haben noch Corona, wir noch nicht. Ja, stimmt. Die müssen halt ein bisschen sagen, gut, wir müssen hier ein bisschen was machen. Denkst du, die Mensa macht zu nochmal? Ich glaube nicht. Ich habe es gesagt, ich glaube immer noch, sie macht zu. Also der offizielle Lockdown gilt ja nicht für Mensen. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich glaube, mehr Einschränkungen wird es auch nicht geben. Weil sonst ist hier Revolution. Nein. Nein, nein. Dann nehmen wir aus dem Bunker auf. Ja. Ja. Ich bin gegenüber. Ich glaube es auch nicht, aber vielleicht trauen sich jetzt noch weniger Leute nach draußen. Und gehen in die Mensa. Ja. Das werden wir morgen sehen. Wie, sie trauen sich weniger raus, aber gehen in die Mensa? Nee, sie trauen sich weniger raus, sind dann nicht in der Stadt und gehen dann auch nicht in die Mensa. Ach so, ja, begrüße ich auch. Weil du willst die Mensa für dich alleine? Ja. Okay. Aber nein, also so auch wieder nicht. Aber dann kannst du nicht gucken. Ein paar Leute müssen schon gucken. Da sein. Ja, ja, ich gucke nicht mehr so viel, ich bewerte das Essen. Ein paar wenige. Ich bin aus beruflichen Gründen in der Mensa. Ach so, stimmt. Aus Genuss- und Berufsgründen. Ja, stimmt. Bin ich da. Du hast ja auch immer dein Klemmbrett dabei, stimmt schon. Ja. Da hat man nicht so viel Zeit zu gucken, wie andere Leute sitzen oder sich verhalten. Richtig, sondern muss man Notizen machen. Gut, dann lass uns doch mal zu Dienstag gehen. Da gibt es auch sichere... Ist Ihre Bank S1, oder? Eher nicht für dich. Für mich schon den Bio-Tofu-Taler mit Erdnussdip, Sesamnudeln mit Gemüse, Ingwer-Karotten. Traumhaft. Für mich gibt es den schnellen Teller, Linseneintopf mit Wienerle. Kann man nichts falsch machen. Beides gut. Beides gut. Ich finde, es ist so richtiges, passt zum Wetter. So ein Linseneintopf, da kannst das stimmt, du natürlich. Kalt sein draußen. Da kann es regnen. Da kannst du gemütlich einen Linseneintopf. Die Scheibe, stimmt. Neben der du sitzt, die beschlägt. Und du wünschst dir eigentlich noch ein bisschen Senf dazu, aber hast dann keinen. Aber hast dann keinen, ja. Ja, gut. Sad. Kannst du traurige Figuren in die Fenster, auf die Fensterscheibe so. Lecken mit der Zunge. Ja, also. Oder mit dem Bürstchen. Jetzt wird es wieder wild hier. Okay. Jetzt wird es wild hier. Wie sieht's aus mit. Das wäre der gute Folgenname. Jetzt wird's wild. Oder? Da haben wir euch wieder richtig reingelegt. Reingelegt. Reingelegt. Da klickt ihr drauf und denkt, oh, das wird eine träge. Was wäre denn dein Folgename? Ich komme später nochmal drauf zurück. Mit Würstchen was aufs Fenster gemalt. Irgendwas mit Würstchen, stimmt. Sex Cells, wir wissen es. Ja. Ja, okay. Am Mittwoch. Graupen Risotto am schnellen Teller. Das ist doch nicht was, das würde findest du doch nicht gut. Würde ich klassisch. Finde ich okay, ja. Ja? Finde ich okay. Bin heute komplett von der Rolle, was du einfach. Ich weiß auch nicht, was los ist. Nee, ich finde. Doch Corona. Hat sich komplett auf den Kopf. Ja, ich hab keinen Geschmackssinn mehr. It's lost. Vielleicht hast du ihn jetzt auf einmal. Ja, oder jetzt habe ich ihn auf einmal. Dann wirkt es sich umgekehrt. Ich würde es vielleicht nochmal probieren und Aubergine testen. Und die Spätzle. Da muss ich verzichten. Da muss ich mal die Spätzle testen, aber da gibt's heute. Oh doch, am Donnerstag, aber lass uns nicht vorgreifen. Ja. Du wolltest die wahrscheinlich die Spinatmaultaschen mit Tomatenkäse und Zwiebeln essen, oder? Falsch! Zitronenhändchen! Ja, ich will das Zitronenhändchen probieren. Mit Zahnisoße, Rucola, Tomaten. Richtiges Fusilli-Nudeln. Richtiges Sommeressen aber. Ja, ja. Vielleicht ist da auch wieder gut. Gut Wetter. Vielleicht auch Sonnenschein. Schön Wetter Mittwoch. Ich hoffe es doch. Ja. Ich stelle fest, wir haben hier in der Podcast-Runde eine kleine Tendenz zum Typ Texas-Pfanne. Den meinst du? Willst du das ein Typ Texas-Pfanne essen? Das will ich kein Typ Texas-Pfanne essen. Nee, das ist zu leicht. Okay. Zu sanft. Aber in Rückblick auf die letzte Woche. Ja, aber... Griechische... Ja, okay. Ja, es muss auch mal jemand probieren, weißt du? So, aber wie gesagt, ich mache das aus Investigativen und natürlich aber auch aus... Ich bin halt auch ein Schlemmerchen. Ich weiß, ich wollte das jetzt auch nicht werten. Das kam jetzt einfach so... Ja, auch Typ Texas Fun ist verletzt mich schon ein bisschen. Ich wollte nur wissen, wie fühlt sich's an. So, du stehst in einer anderen Schlange. Ja, ja. Da ist weniger los. Also keine Schlange eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ja, man hat auch gleich einen ganz anderen Draht so zu den Ausgebenden. Also an der Gulaschkanone. Da ist auch mal Zeit für ein Schwätzchen. Ja. Ich zack, zack, zack. Genau, ja. Und sind die überrascht, dass du jetzt da bist, oder? Und wie geht's und so. Ja. Das machen auch die Kinder. Richtig, also ich frage dann auch sehr persönliche Dinge. Okay, zum Beispiel. Wie groß ist die Kelle, mit der du gerade im Couscous rumfährst? Ich weiß es nicht. Zeig mal deine Kelle. Nee, also... Okay. Ich find's angenehm, okay. die Wahl zu haben. Und die habe ich ja, weil ich gehe ja überall hin. Also ich gehe Eisen 1, 2, schneller Teller. Nein, ich bin überall am Start. Ich bin nicht immer in der kleinen Schlange. Also ja, ich verteile mich gut. Okay. Gut, dann noch was zu Mittwoch? Noch Anmerkungen? Nein, ich finde, Mittwoch könnte man auch nicht springen. Donnerstag gibt es nämlich auch wieder eine Auferstehung. Und oh, die Bowl! Okay, dann haben wir unseren Titel. Bowl is back. Falafel Quinoa Bowl mit Koriander, Hummus, Mojo, dem Motherfucker, Quinoa, gebackene Süßkartoffeln, Blumenkohlsalat, Sojabohnen, Cranberry, Rotkraut. Da wird uns richtig ins Gesicht ejakuliert. Bam! Geil! Voll lauter Geilness. Also da sind nur gute Sachen dabei. Ja, Hammer. Oh Mann, da darf man sich wirklich freuen, da könnte man tatsächlich auch zwei Essen holen. Da zweimal die Bowl. Wenn das so leicht ginge, ist natürlich mittlerweile ein bisschen schwieriger. Muss man sich zweimal anstellen. Aber das. Die Schlange in der Bowl wird nicht abreißen, Alter. Bös. Da also ich würde sagen. Mojo. Ich glaube, es gibt dann vielleicht 4, 5 Essen, 2, oder? Mhm. Insgesamt. Insgesamt. Was ist denn hier? Ah, das Korn und Blöd vom Schwein, ich glaube, das hat Freunde. Das ist ein Typ Texas-Pfanne-Essen. Und genau die Leute, die so einen Hass auf so Bowls haben, das scheiß Bowl. Die essen gerne ein Cordon Bleu. Ja, gut. Aber so viele gibt es da wirklich nicht, glaube ich. Scheiß vegetarische Bowl da. Ja, das sind so gute Sachen dabei. Brauch mein Fleisch. Aber ich hoffe, dass die Falafel sind. Das weiß man natürlich nicht. Da könnte sich etwas rote Beete rein verirren. Ja, das würde bei mir zu großen Abzügen führen. Okay. Aber Falafel mit Koriander spricht schon mal dafür, dass es vielleicht ganz gut sein kann. Ganz gut sein kann. Ja, ja. Also ich bin auch guter Dinge. Okay, also Donnerstag absoluter Must-Have-Tag. Ja. Must go. Must go. Vielleicht ist das unser Thanksgiving-Essen sozusagen, weil es ist der 5.11. Nicht das Thanksgiving. Das ist auch Thanksgiving. Weil ist da dann schon Donald Trump im Amt bestätigt worden? Ja. An dem Tag? Dienstagische Wahl, oder? Das ist sozusagen für alle, die sich dann richtig aufregen, so was Positives, so eine positive Nachricht. Mhm. Ja, eigentlich, die Welt geht unter, alles scheiße. Ja, ich glaube, der Aufregertag ist dann Mittwoch. Die Bowl is back. Nee, Donnerstag ist dann der Akzeptanztag. Es dauert noch, bis die Wahlergebnisse ausgezählt sind. Ah, aber das dauert wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr. Ja. So wie das sich angehört hat. Okay, dann Dienstag gibt es dann direkt. Ja, gut, die Mini-Frühlingsrollen, die sind ja inzwischen recht gut. Zweite was meinst du? 6.11. meinst du? Ja, was sonst? Du hast Dienstag gesagt. Oh, richtig, Freitag, sorry. Ja. Und natürlich das Seelachsfilet, Tomate, Basilikum, wie immer zu vermeiden. Ich glaube, der Kuh-Typ hat auch dein Gehirn, ich weiß nicht, was? Der Kuh-Typ ist doch zu weit hochgegangen. Ich fand das Seelachsfilet letztes Mal nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich bei der Option Mini-Frühlingsrollen nicht doch eher auf Seelachsfilet zum Fisch gehe. Ja, gut. Weil ich finde, dass Tomate, Basilikum, Karottenpasta sollte aber letztes Mal auch gut. Echt? Das kann ich stelle mir das vor, das sind so kleine Resini. Ja, sowas wahrscheinlich. Nudels. Ich weiß nicht, was Resini sind. Ja, so wie du gerade mit deinem Finger angedeutet hast, so sieht's aus. So, ja, genau. So Nudeln, die wie Reiskörner sind, nur irgendwie doppelt so groß. Ja, sowas. Genau. Also ja, das weiß ich noch nicht. Das mache ich spontan. Aber sonst steht für mich diese Woche fest. Montag Essen 1, Dienstag schneller Teller, Mittwoch Essen 2, Donnerstag Essen 1 und freitags mal gucken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr euch so aufschreiben. Wir sind der Mensa-Podcast. Und wir wissen schon vor der Woche, was wir jeden Tag essen. Ja, und das wisst ihr auch, wenn ihr uns hört. Genau. Und damit einen guten Start in die Week. Bye. Bye. In den Semesterstand. So, bye. In den Semesterstand. Nichts, wofür ich es ist Semesterstand. Ja. Dann fangen wir nochmal ein ganz neues Thema an. Also, nee, Spaß. Nee. Ja, wir machen jetzt Ende. Aber es gibt ja kein Semester. Es findet ja alles digital statt. Ja. Ja, jetzt macht lieber, also wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, ich wäre jetzt gerade nach Freiburg gekommen und würde eigentlich mal ein Semester anfangen, dann würde ich doch nicht mal eine Ausbildung machen. Ja, macht lieber eine Ausbildung. Lieber eine prinzipiell einfach. Deutschland braucht Klempner. So, Handwerker. Unser Klo war verstopft, die Handwerker. Gut, er ist sehr schnell gekommen, aber normalerweise sagt man, dauert es auch, man muss sehr lang warten. Wir haben zum Beispiel Probleme mit der Dunstabzugshaube, finden wir niemanden, der das findet. Es ist einfach nicht mehr schwierig. Ja. Also. Oder bei Minol Rauchmelder austauschen. Ich habe auch Probleme mit meinem Rauchmelder, deswegen. Jo. Bitte kommen Sie. Lieber Minol, Mann. Also macht eine Ausbildung, dann könnt ihr es auch nicht in der Mensa, aber ihr habt einen guten Job und müsst nicht irgendwie, darf ich in Seminare online gehen. Richtig. Also. Und damit sagen wir adieu. Happy week. Tschüssle. Ciao.